Erster mein Sohn, hör auf meine Worte. Behalte meine Regeln bei dir. Zweiter folge meinen Regeln. Dann wirst du gut leben. Schütze meine Lehre. Dritter binde sie an deine Finger. Schreib sie in dein Herz. Vierter sag zur Klugheit, du bist meine Schwester. Sei ein Freund der Klugheit. Fünfter die Klugheit schützt dich vor fremden Frauen. Diese Frauen sagen Lügen. Sechster ich schaute aus meinem Fenster. Ich sah durch das Gitter nach draußen. Siebter ich sah viele junge Leute. Ein junger Mann war nicht klug. Achter er ging auf der Straße. Er ging zum Haus einer Frau. Neunter es war Abend. Es war schon sehr dunkel und Nacht. Zehnter eine Frau kam zu ihm. Sie trug Kleidung für die Straße. Elfter sie ist laut und wild. Sie bleibt nie zu Hause. Zwölfter sie ist auf der Straße. Sie wartet an jeder Ecke. Dreizehnter sie hielt ihn fest. Sie gab ihm einen Kuss. Vierzehnter ich habe Gott Geschenke gegeben. Heute habe ich alles fertig gemacht. Fünfzehnter ich bin nach draußen gegangen. Ich habe dich gesucht und gefunden. Sechzehnter mein Bett ist sehr schön. Es hat bunte Decken aus Ägypten. Siebzehnter mein Bett riecht gut. Ich habe Parfüm darauf gemacht. Achtzehnter komm mit mir. Wir bleiben zusammen bis zum Morgen. Neunzehnter mein Mann ist nicht zu Hause. Er macht eine lange Reise. Zwanzigster er hat viel Geld mitgenommen. Er kommt erst spät zurück. Einundzwanzigster sie redete sehr viel. Mit ihren Worten machte sie ihn schwach. 22. Er ging sofort mit ihr. Er war wie ein Tier beim Schlachten. 23. Er ist wie ein Vogel in einer Falle. Er wird sterben. 24. Hört mir jetzt zu, meine Söhne. Achtet auf meine Worte. 25. Geht nicht zu dieser Frau. Geht nicht auf ihren Weg. 26. Sie hat schon viele Männer kaputt gemacht. Viele sind gestorben. 27. Ihr Haus führt zum Tod. Wer dorthin geht, der stirbt.